Wer ein Paradebeispiel für das politische Hufeisenmodell sucht, das die programmatische Annäherung extremer Rechter und extremer Linker beschreibt, der wird in der Frühgeschichte der amerikanischen Libertären fündig. Angela McArdle, die heutige Parteichefin, erzählt auf C-SPAN von den Anfängen. The Libertarian Party was established in 1971. Die Libertäre Partei ist 1971 aus der Taufe gehoben worden. Ein interessanter Mix von Gründervätern, linke Hippies und staatsferne Rechte hatten sich in Opposition zur Nixon-Regierung gefunden, um für weniger Staatsausgaben und eine friedfertige Außenpolitik einzutreten. Keine Überseekriege, nein zu Vietnam. Friedensbewegtheit traf auf Regierungsskepsis und extremen Individualismus, gewürzt mit einer Prise Anarchie. Was als Bewegung startete, mutierte zur politischen Partei mit zwei Flügeln bis zum heutigen Tag. Unsere Partei ist gespalten zwischen den Minimalisten, die wenig Regierung wollen, und Anarchisten, die gar keine Regierung wollen. Niemand in unserer Partei will Steuern zahlen. Einige wenige sind für geringfügige Abgaben, um das Militär und einige ausgewählte Regierungsaufgaben zu finanzieren. Allenfalls Landesverteidigung, so das libertäre Credo. Milliardenbeträge an die Ukraine oder an Israel zu überweisen, halten die Radikalindividualisten für unverantwortliche Geldverschwendung. Wir lehnen beides ab. Wir wollen, dass die USA jegliche Unterstützung für Israel und alle anderen Länder einstellt. Wir sollten keine Konflikte in Übersee finanzieren. Die USA sollten sich aus der Außenpolitik anderer Länder heraushalten. Auch Bildung gehört nicht in staatliche Hand, findet Angela McArdle. Die Chefin des Libertarian National Committee plädiert für Homeschooling und allenfalls Privatschulen. Diese radikale Staatsferne, gekoppelt mit unerschütterlichem Vertrauen in die Selbstregulierungskräfte des Marktes, geht weit über das hinaus, was etwa am rechten Rand der Republikanischen Partei gedacht wird. Was also verspricht sich Trump von seinem Gastspiel bei den Libertären? Wir müssen uns mit denen zusammentun, so Trump vergangenes Wochenende bei der Waffenlobby NRA. Die schaffen mindestens 3% der Stimmen. 3%, die uns gegen Biden fehlen könnten. Den Libertären und ihren Anliegen jedenfalls verschafft Trumps heutiger Auftritt eine ungeheure Aufmerksamkeit. Ein Win-Win also? Ob der voraussichtliche Präsidentschaftskandidat der Republikaner Stimmen aus dem libertären Lager abziehen kann, ist nicht ausgemacht. Do I think he's going to get the libertarian vote? No. May some libertarians vote for him? Surely yes, but will I be one of them? Also no. Vielleicht einige wenige Stimmen, meine jedenfalls nicht, so die Delegierte Anne LaPeltier bei der Voice of America. Und was ist mit Robert Kennedy Jr., dem Unabhängigen, der laut einer aktuellen CNN-Umfrage 11% der Stimmen bei der Präsidentschaftswahl bekommen könnte? I love dealing with libertarians. Man werde sehen, ob es eine gemeinsame Zukunft mit ihm und der Kleinstpartei gibt, sagte Kennedy kürzlich bei News Nation. Über einen formellen Zusammenschluss zum wechselseitigen Vorteil wird längst gemunkelt im politischen Washington.